Hallo, meine lieben Freunde. Ach, wie groß doch die Liebe Gottes zu uns ist, die wir verloren waren, hoffnungslos waren, Sünder waren, in Richtung Hölle unterwegs waren. Und da kam seine Liebe und hat sie uns beim Schopf gepackt und ergriffen und rausgeholt aus dem Chaos, in dem wir standen. Ach, wie unbegreiflich groß doch die Liebe unseres geliebten Gottes ist. Der neue Bund ist kein Regelwerk. Wisst ihr, immer wieder habe ich gemerkt, dass die Leute, die nach Regeln und Gesetzen gelebt haben, und dann haben sie mich gehört über den neuen Bund lehren, haben das Buch über den neuen Bund gelesen und waren begeistert, ihr Leben war endlich in Freiheit, da waren sie so dankbar auch Gott gegenüber. Ach, wie glücklich waren sie, dass jetzt in ihrem Leben sich etwas ändert. Und dann haben sie angefangen, sich vom Gesetz abzuwenden und auch nicht nur vom Gesetz, insofern von den 613 Gesetzen. Wisst ihr, im alten Bund, das Volk Israel hatte 613 Gesetze. Aber ich müsste was sagen, viele evangelikale Christen, die haben ja viel mehr. Was haben uns wir noch eigene Gesetze dazu gefügt, die ja gar nicht in der Bibel stehen? Und das darfst du nicht, und den Film darfst du nicht anschauen, und jenes. Und was haben wir uns Gesetze aufgelegt, was ein guter Christ noch alles tun muss und halten muss und machen darf und nicht machen darf? Und dann habe ich Folgendes entdeckt, dass die Leute, die rausgekommen sind aus dieser Gesetzlichkeit, und Gesetzlichkeit damit meine ich, ich habe im letzten Video schon gesagt, dass die Gesetzlosigkeit das ist, was die Bibel warnt davor, sondern dass die Leute, die rausgekommen sind von dieser Gesetzlichkeit in dem Sinn, dass wir immer Gesetz halten müssen, um vor Gott gerecht zu werden, immer Gesetz halten müssen, um vor Gott gut dazustehen. Und dann kommen sie nicht raus aus dieser Gesetzlichkeit. Und was geschieht? Bevor wir es merken, machen wir vom neuen Bund ein neues Regelwerk. Bevor wir es merken, ist das der neue Bund ein neues Gesetz für uns. Als ob wir es gebraucht hätten, noch eine neue Religion zu schaffen. Die Religion des neuen Bundes. Ach, meine lieben Freunde, der neue Bund ist doch Beziehung. Denk mal. Das Herz, das Zentrum, worum es im neuen Bund geht, ist eine tiefe, intime Beziehung zwischen einem Gott, der fern war, zu einem Gott, der jetzt ein liebender Vater wurde. Ist es nicht das, wonach unser aller Herz sich sehnt? Ist es nicht das, wonach unser Herz schreit? Ist nicht tief drinnen in unseren Herzen dieses Verlangen, dieses tiefe, tiefe, tiefe Verlangen, dass wir alle einen Gott haben, einen Gott erleben, der nicht nur unser Gott ist, sondern der unser Vater ist? Wisst ihr, ich habe mal mit jemandem über das Evangelium geredet und dann hat diese Person gesagt, ja, weißt du, Rainer, ich glaube, wir beide reden vom selben. Ich will ja auch Gott kennen und ich will ja auch Gott erleben. Und ich habe ja auch meinen Glauben an den Gott. Aber dann hat diese Person gesagt, weißt du, du siehst immer einen anderen Weg. Dein Zugang zu Gott ist ganz anders als mein Zugang zu Gott. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, aber ich will ja nicht nur einfach irgendeinen Zugang zu Gott haben. Das ist ja schön. Aber was hilft es mir, wenn ich über gewisse Regeln und Gesetze und über gewisse Werke, die ich tue, dann Zugang habe zu einem Gott, der Distanz ist, der fern ist, der weit weg ist? Ich habe gesagt, Jesus Christus hat mir nicht nur den Zugang geöffnet zu Gott, Jesus Christus, er hat mir Gott als Vater geschenkt. Als liebevollen Vater, der mich liebt, der mich mag, der mich annimmt, der mich absolut, wie ich bin, aufgenommen hat, der mich nie mehr verurteilt, der mich nicht mehr abschiebt, der mich nicht auf die Seite stellt, der mich nicht kritisiert. Ein liebevoller Vater, der einfach alles getan hat, damit ich jetzt sein geliebtes Kind sein kann. Und da ist wichtig, dass wir jetzt nicht aus diesem neuen Bund wieder eine neue Religion machen. Ich bin vom neuen Bund, bist du auch vom neuen Bund? Bist du beim neuen Bund, Hauskreis? Glaubt eure Gemeinde den neuen Bund? Glaubt eure Gemeinde nicht in den neuen Bund? Mein lieber Freund, und machen wir wieder etwas Religiöses, ein Regelwerk draus, aus dem, was Jesus als Beziehung gedacht hat. Wenn Intimität und Beziehung mit Gott nicht das Zentrum ist des neuen Bundes, ja, was ist es dann? Dann bleibt nichts anderes darüber, als wieder ein neues Regelwerk, neue Gesetze zu machen, eine neue Religion zu gründen. Die Religion des neuen Bundes. Und wisst ihr, es macht mich traurig, wenn wir anstatt über Jesus und Intimität und tiefe Beziehung und persönliche Beziehung, wenn wir statt über das zu reden, immer wieder nur reden, neuer Bund, neuer Bund, neuer Bund, neuer Bund. Und ich möchte nochmal wiederholen, ich weiß ja und ich verstehe ja, wie schön es ist, dass ihr ergriffen wurdet vom neuen Bund. Ich finde das ja herrlich, hat ja auch mein Leben verändert und mein Leben ergriffen, nachdem ich erkannt habe und gesehen habe, wie toll und wie wunderbar dieses Geschenk dieses Bundes ist. Aber wisst ihr, wenn der neue Bund wieder für dich eine neue Art der Religion wird und nicht eine tiefe, innige Beziehung zu Jesus und zu dem Vater und zum Heiligen Geist wird, dann haben wir doch so vieles verpasst. Stell dir vor, da wir nun Frieden haben, sagt uns die Bibel, mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Mit anderen Worten, Gott sagt, Jesus, bist du bereit, auf die Erde zu gehen, dein Leben zu leben, beschränkt in einem menschlichen Körper und dann einen qualvollen und furchtbaren Tod auf dich zu nehmen, die absolute Ablehnung, am Kreuz zu sterben, in die Hölle zu gehen, von mir getrennt zu sein, aufzustehen und dann zurückgekommen in den Himmel mit deinem Blut, dann noch einmal zurückzugehen auf die Erde, und dann auf dieser Erde nochmal einige Tage dort bleibst mit den Jüngern und dann fährst du wieder auf in den Himmel und setzt dich an meine Rechte. Bist du bereit, das zu tun, damit all die Menschen, die ich so sehr liebe, mit mir in tiefer, enger, intimer Beziehung stehen können und das für alle Ewigkeit? Und das hat Jesus getan. Wir haben Frieden mit Gott. Mit anderen Worten, zwischen Gott und Maria und Reinhard ist alles in Ordnung. Warum? Weil Jesus Christus etwas getan haben. Und wenn ich dieses jetzt ignoriere oder nicht ignoriere, wenn ich das jetzt zur Nebeneffekt mache, zur Nebenseite mache, wenn ich es zu etwas mache, was nicht mehr die absolute Priorität in meinem Leben ist, nämlich Beziehung zu Vater, Beziehung zu Jesus, Beziehung zu Heiligen Geist und dadurch auch Beziehung zu meinen Brüdern und Schwestern zu haben, dann habe ich doch die Essenz des neuen Bundes verpasst. Darum, meine lieben Freunde, der neue Bund ist Intimität, nicht Regelwerk. Der neue Bund ist tiefe Beziehung mit dem Vater, der mich niemals mehr ablehnen wird und nicht Regelwerk. Der neue Bund ist eine Einheit zwischen mir und Jesus, die so innig ist und so stark ist, die kann niemals mehr von irgendeinem Menschen gebrochen werden. So genial ist diese Beziehung, die zwischen mir und dem Vater wieder hergestellt wurde. Und stellt euch mal vor, zwischen mir und Jesus ist die Beziehung jetzt so stark, dass wir sogar eins sind. Eins sind wir. Der Christus angehört, der ist ein Geist mit ihm. Weißt du, die Einheit zwischen mir und Jesus ist tiefer als die Einheit zwischen jedem Ehepaar. Die zwei, die werden heiraten, die werden ein Fleisch sein. Aber Jesus und ich, wir sind nicht ein Fleisch, wir sind ein Geist. Im Geist sind wir absolut völlig vereint. Was er ist, bin ich auch. Was er hat, habe ich auch. Drum sagt uns ja der Johannes, so wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Warum sind wir in dieser Welt so wie er ist? Ja, weil der neue Bund eine Beziehung ist. Weil der neue Bund etwas ermöglicht hat, das es noch nie zuvor gab. Nie zuvor gab es das seit dem Sündenfall Adams. Gab es nie zuvor das, was es jetzt im neuen Bund gibt. Dass jeder Mensch jederzeit hinlaufen kann, sich auf den Schoß Gottes schmeißen kann und sagen, Papa, Papa, Papa. Sagt die Bibel nicht, dass wir schreien, innerlich ist dieser Schrei in uns, aber Vater, mein Papa. Seht ihr? Und wenn wir jetzt den neuen Bund nehmen und etwas, ein Regelwerk wieder daraus machen, anstatt eine tiefe, enge, innige Beziehung zu machen mit unserem Vater im Himmel, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, dann haben wir schon viel verpasst. Was war die Motivation Gottes, dass er uns diesen tollen Bund gegeben hat? Liebe. Ganz einfach Liebe. Gott war nicht motiviert von unserer Not. Er war motiviert von seiner Liebe. Gott ist Liebe, sagt die Bibel. Also tut er alles motiviert von seinem eigenen Charakter und der Natur. Und das ist Liebe. Danke, dass ihr mir wieder hier zugesehen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.